Entwicklung und Ziel. 24. Wie kam es, dass die Völker ihre artbedingte Lebensordnung mehr und mehr aufgaben und fremde Ideenwelten übernahmen? Vom Altertum bis heute lassen sich im Großen betrachtet zwei Ideenkreise, das heißt Weltanschauungen, feststellen. Der nordisch bestimmte Ideenkreis des Abendlandes mit idealistischer Grundidee als Weltanschauung unter besonderer Entwicklung des Willensmäßigen, der Charakter- und Seelenwerte. Der Ideenkreis des Mittelmeerbeckens und Kleinasiens mit individualistisch-materialistischer Grundidee als Weltanschauung. Dem schöpferischen und ordnenden Prinzip der Ehre, der Treue und des Gemeinschaftsgedankens, vertreten durch den nordischen Menschen, trat das jüdisch-syrische Händlerprinzip des südländischen Mischlings entgegen, der im Rassenchaos geboren, in seiner Triebhaftigkeit von keinem ethischen Verantwortungsbewusstsein geleitet wurde. Dem nordischen Geist des Idealismus und Heroismus trat der jüdische Ungeist des Materialismus gegenüber. Die Geschichte des Abendlandes vom Altertum bis heute stellt den Spannungsaustrag dieser beiden ideenmäßigen Kräftegruppen dar. Polarität der Kräfte, Antagonismus der Prinzipien, ewiges Kräftespiel zwischen Gut und Böse. Der Hauptvertreter der materialistischen Welt ist der Jude. Seine Religion fordert geradezu Mammonismus und Rationalismus und die Ausbeutung fremder Völker. Von und auf fremdem Volkstum zu leben, erscheint als göttliche Bestimmung. Der Tempel zu Jerusalem wurde das Zentralbankhaus für die zerstreuten Glaubens- und Rassegenossen. Es ist falsch anzunehmen, dass die Juden erst mit der zweiten Zerstörung Jerusalems in die Welt verstreut wurden. Die neuesten Forschungen ergeben, dass das Judentum bereits viele Jahrhunderte vor der Zeitwende in der Diaspora lebte, die Völker ausbeutete und mit seinen materialistischen Ideen zu Fall brachte. Schon damals wird die gesamte alte Kulturwelt mit den jüdischen Lehren vom Ideal der einheitlichen Menschheit vernichtet. Die Perser, die Griechen, die Römer gaben ihr Volkstum und ihre nationale Kultur preis zugunsten jüdisch-vorderasiatischem Ungeist. Die internationale Kulturgemeinschaft, die Verwischung, Vermischung und schließlich Vernichtung jeder völkischen Eigenart, die blutliche Zerkreuzung der Völkerbrei waren das Resultat jüdischer Wühlarbeit. Alles ging unter, aber das Judentum behauptete mehr denn je seine Art und wurde immer zäher. Schon damals war der Weltstaat das jüdische Ziel. Das persische Weltreich, das griechisch-mazedonische Weltreich Alexanders des Großen, das römische Kaiserweltreich scheiterten am jüdisch-vorderasiatischen Geist. Das Alte Testament strotzt von Verherrlichungen des Reichtums und der irdischen Güter, verbunden mit der Aufforderung, alle Nichtjuden auszubeuten. Dein Gott wird dich reich machen, du wirst vielen Völkern Geld leihen, aber von keinem borgen. 5. Mose 7, 16 und folgende, 14, 21, 15, 6, 17, 2 und folgende. Die jüdische Religion ist eine vertrags- und geschäftsmäßige, rechenhafte Regelung aller Beziehungen zwischen Gott und Mensch. Die jüdische Religion ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, Leistung und Gegenleistung. Theodor Fritsch, Handbuch der Judenfrage. Die Schaffung eines Paradieses auf Erden ist das jüdische Ziel. Zu dem Zwecke werden, wie es in den späteren heiligen Büchern heißt, die Gerechten, das heißt die Juden, aus ihren Gräbern in allen Ländern durch eigens für sie von unbekannten Kräften gebohrte Löcher durch die Erde zum gelobten Lande kriechen. Die Targum, die Midrashim, der Talmud schildern diesen herrlichen Zustand des zu erwartenden Paradieses mit breitestem Behagen. Das auserwählte Volk herrscht dann über die erneuerte Welt. Alle anderen Völker sind seine Sklaven, sterben, werden wieder geboren, um erneut zur Hölle zu fahren. Die Juden jedoch werden nicht von hinnen gehen und führen ein seliges Leben auf der Erde. Jerusalem ist auf das Prächtigste neu erbaut, die Sabbatgrenzen sind mit Edelsteinen und Perlen eingefasst. Hat jemand Schulden zu zahlen, so bricht er sich eine Perle aus dem Gehege und ist aller Verpflichtungen ledig. Obst reift jeden Monat, Trauben werden so groß wie ein ganzes Zimmer, Getreide wächst von selbst, der Wind weht das Korn zusammen, die Juden brauchen nur das Mehl aufzuschaufeln. 800 Arten von Rosen wachsen in den Gärten, Ströme von Milch, Balsam, Honig und Wein fließen durch Palästina. Jeder Jude besitzt ein Zelt, über dem ein goldener Weinstock wächst, an welchem 30 Perlen hängen, und unter jedem Stock steht ein Tisch mit Edelsteinen. Im Paradiese blühen 800 Arten von Blumen, in deren Mitte der Baum des Lebens steht. Dieser besitzt 500.000 Arten von Geruch und Geschmack. 7 Wolken lagern über dem Baum, und die Juden schlagen von 4 Seiten auf seine Äste, damit sein herrlicher Duft von einem Ende der Erde bis zur anderen wehe, und so weiter. Das Schlaraffenland ist religiöser Ernst geworden und feierte im jüdischen Marxismus und seinem herrlichen Zukunftsstaat seine Wiederauferstehung. Aus dieser Seelenstimmung erklärt sich bis auf heute die Gier des jüdischen Volkes, zugleich auch sein fast vollständiger Mangel an echt seelischer und künstlerischer Schöpferkraft. Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jahrhunderts. Es ist notwendig, jüdische Art einer genauen Betrachtung zu unterziehen. Das Studium der nordischen Rassenseele und das des jüdischen Wesens und das Betrachten der wichtigsten Geschichtsepochen gäbe dem Deutschen ein ausreichendes Bild vom Weltgeschehen. Der Führer hat in Mein Kampf die Größe des nordischen Menschen, des Prometheus der Menschheit geschildert und ihm das Wesen und Wirken des Juden gegenübergestellt. Jeder Deutsche, ja jeder Mensch germanischen Geblüts sollte das dort Gesagte tief in sich aufnehmen. Folgende Erkenntnisse würden ihm zu eigen werden. Erstens, dass im Rassenproblem der Schlüssel zu jedem geschichtlichen Geschehen liegt. Zweitens, dass alle wahren Werte auf dieser Erde in Vergangenheit und Gegenwart dem Schöpferwillen des nordischen Menschen entstammen. Drittens, dass das Judentum nicht den geringsten Anlass hat, sich als auserwähltes Volk zu bezeichnen, sondern dass es dazu ausersehen ist, mit seinem zerstörenden Wirken das Wachsen und Gedeihen der nordischen Völker zu stören und zu hemmen. Viertens, dass der Jude als Gegenpol unseres Wesens immer unser Urfeind sein muss, dass er es gewesen ist, der mit seinen Ideen die Lebensordnungen der nordischen Völker zersetzte und außerdem mit Hilfe seiner Ideen Zwietracht zwischen die Völker säte. Fünftens, dass das Germanentum der Welt zwar alle tragenden Werte gab, aber fremden Ideen vorwiegend jüdischen Ursprungs immer wieder unterlag. Es ist eine eigenartige Tatsache, dass die nordischen Völker der Unterwanderung durch den Juden bis in die jüngste Zeit nicht wirkungsvoll entgegengetreten sind. Eine Änderung in diesem Zustand trat erst ein, als Adolf Hitler erstmalig in der Geschichte dem Judentum eine Gegenidee und die sie tragende Organisation entgegenstellte. Damit war der jüdisch-materialistischen Welt erstmalig ein wirklich hindernder Wall, hinter dem sich die germanische Welt wieder sammeln konnte, aufgebaut. Mit der nationalsozialistischen Weltanschauung leitet sich daher ein neues Zeitalter ein. Der unüberbrückbare Gegensatz zwischen dem nordischen Menschen und dem Juden sei noch einmal hier kurz zusammengefasst. Der Gemeinschaftsethik des nordischen Menschen, dem sozialistischen Prinzip, stellte der Jude in seinen Ideen das Ich, das individualistische Prinzip, entgegen. Dem blutsgeborenen Idealismus, den zerstörenden Materialismus. Der Selbstlosigkeit und Gefolgschaftstreue und dem Gehorsam, die Selbstsucht und die Zügellosigkeit eines ausschweifenden Lebens. Den Charakter- und Seelenwerten, das Gold. Dem Führungsprinzip, das Massentum. Dem germanischen Schöpferdrang zu ordnen, zu führen und zu leiten, seine Machtlüsternheit, seinen Despotismus. Ehre und Treue, die hervorstechendsten Tugenden des Germanen, kennt der Jude nicht. Über allem aber thront sein Weltmachtstreben, ihm ordnet er alles unter. Sinn und Zweck seiner Ideen war immer, die Umwelt kraftlos zu machen, die Völker durch seine Ideen aufzupeitschen, gegeneinander auszuspielen und damit zu vernichten, um dann über die ganze Menschheit herrschen zu können. Zudem predigte er die Gleichheit der Menschen, hütete aber sein eigenes Blut ängstlich. Mit diesen Lehren führte er den Angriff auf die Lebensordnung namentlich der nordisch bestimmten Völker. Und dies tat er bis zum Zeitalter Adolf Hitlers immer mit Erfolg. Hellas und Rom gingen letztlich am Materialismus zugrunde, Das deutsche Volk wäre am Judentum und seinen Ideen zerbrochen, wenn nicht in letzter Minute Adolf Hitler gekommen wäre. Das russische Volk übernahm den jüdischen Marxismus und verfiel damit endgültig der jüdisch-asiatischen Welt. Frankreich erlag dem jüdischen Materialismus. Das nordisch bestimmte Angelsachsentum hat den Juden und seine vergiftenden Ideenwelt tief in seinen Volkskörper sitzen und scheint den gleichen Weg des materialistischen Verfalls zu gehen. Es muss die Frage gestellt werden, wie dieses geschichtliche Phänomen zu erklären ist, dass eine ganze Welt dem zahlenmäßig weit schwächeren Judentum immer wieder unterlegen ist. Der Grund hierfür ist kurz gefasst folgender.